einzelne Rollen einstudieren. Und zwar muss man in Amerika ja sehr viel mehr Konzerte geben, als nur, was sie auf der Bühne hören. Und zwar geht es darum, die ganzen Sponsoren zu beglücken, kleinere Gruppen und natürlich auch in diesen kleineren Konzerten dann andere, wie Herr Löhner sagte, Stücke einzuüben. Und dazu kann er sehr, sehr viel beitragen. Er kommt ursprünglich aus Washington D.C., das heißt, dort ist er geboren, ist aber inzwischen in Nürnberg gelandet und ist sowohl Sänger als auch, wie gesagt, hier Musikdirektor. Das heißt, er kann auch begleiten musikalisch und einstudieren. Und er ist hier für dieses Winteropernfest, sonst ist er in aller Welt zugange und er ist Sohn deutscher Eltern und spricht hervorragend Deutsch, obwohl er in Washington D.C. groß geworden ist. Er hat ein wunderbares Vitae, das Sie sich bitte in unserem Blog anschauen sollten, denn er hat also wirklich sehr, sehr viel schon vollbracht in seinen jungen Jahren und hat sich das Klavierspielen zum Beispiel selbst beigebracht. Kommt also nicht aus einer Familie, wo Musikspielen die Hauptsache war. Er genoss eine einzigartige musikalische Erziehung, sagt seine Biografie, und das führte ihn zu großen, großen Künstlern wie Lorne Mazel und Menahem Pressler, mit denen er in Kontakt kam. In der Highschool begann er zu dirigieren und das ist wirklich seine Lieblingstätigkeit. Und er unterrichtet auch und wie gesagt in Nürnberg und hat inzwischen seine Familie dort auch hin transportiert. Irgendwo muss man kleine Kinder großziehen und dort ist ein sehr, sehr schöner Ort, um dies zu tun. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich zu unserem Gespräch einladen, Ihnen eine schöne Zeit damit wünschen und wir hören uns dann diese Sache an jetzt und ich habe mit ihm lange gesprochen über Zoom, das heißt, wir saßen nicht in einem Raum, sondern wir haben uns quasi gegenüber gesessen, aber über den PC und obwohl ich auch in Florida bin und schon auf der Bühne das gehört habe, was er mit einstudieren hat helfen. Und das ist natürlich ganz, ganz fantastisch. Haben Sie jetzt viel Spaß bei unserem Interview. Susanne Nielsen mit Johannes Löhner. Willkommen im Kulturspiegel. Johannes Löhner. Auf Ihrer Webseite steht Löhner. Da, wenn man sie angoogeln möchte, dann ist da das, dann fehlt das E für mich. Sagen Sie mir mal was dazu und wenn wir Sie sprechen hören, dann wissen wir ja schon genau, dass Sie auch der Sprache mächtig sind mit diesem schönen deutschen Namen. Ja, freut mich sehr, hier zu sein. Die Geschichte beginnt in Washington D.C., da bin ich geboren und als meine Eltern in den 80ern rüberkamen, also in den frühen 80er Jahren, sind sie ausgewandert und kamen dann nach Amerika. Und damals durfte man noch entscheiden, ob es Löhner oder Löhner sein sollte, aus dem Umlaut. Und sie haben sich praktischerweise für Löhner entschieden, weil es auf Englisch so viel einfacher ist, als wenn sich jeder mit dem OE versucht abzuquälen. Und interessanterweise mussten wir das jetzt nochmal speziell beantragen, als wir unsere Kinder in Deutschland bekamen, weil für den amerikanischen Pass hieß es ja, die müssen aber jetzt mit OE sein und hätten dann einen anderen Nachnamen gehabt als ich im Pass. Also das ist nicht nur dort eine Ausnahme geblieben. Genau. Also wenn man hin und her geht, ich meine, es gibt ja Namen in Amerika mit OE. Löhner und Lehrer ist, glaube ich, auch mit OE, ja? Also diese Namen hat man zum Teil auch stolz noch beibehalten. Und war jetzt Ihre Karriere international vorgezeichnet? Waren das jetzt schon musikalische Gedanken auch bei der Familie? Nein, das waren es nicht. Meine Eltern sind Mathematiker und Ingenieure. Also haben sich an der TU Braunschweig vor vielen Jahren kennengelernt. Meine Mutter in der Mathematik, mein Vater als Maschinenbauer und sind auch kulturinteressiert, aber ich bin der einzige Musiker, der professionell das betreibt in der Familie. Und Washington D.C. als Heimatstadt war beruflich für die Eltern wichtig? Genau, mein Vater hatte seinen Doktor gemacht in Wales. Der war durch die Studienstiftung dort hingegangen, war sehr erfolgreich mit seiner Doktorarbeit, aber damals in dem streng hierarchischen deutschen System zu jung, eine richtige Professur zu erhalten. Trotz der Tatsache, dass er in seinem Bereich bereits mit der Doktorarbeit weltberühmt war. Und dann hat ihn prompt die NASA rübergebracht und die US-Marine für Forschungsarbeiten. Und dann ist er hier bei George Mason University jetzt und hat da sein Team die Forschung machen in der Strömungsmechanik. Interessant, dass Sie nicht in Florida gelandet sind mit der NASA. Das hätte ja auch sein können. Das hätte auch, genau. Und ich sitze in Florida und Sie sitzen also weiterhin. Das heißt, im Moment sind Sie ja auch in Florida. Und das müssen wir erklären, wie Sie denn von DC, das ist ja ein langer Weg, also der Ausbildungsweg ist ja auch noch ein internationaler. Da haben Sie natürlich als preiswerter deutscher Student auch einen Vorteil gehabt. Denn dann, wenn man nach Deutschland kommt, dann ist das Studium ein bisschen anders wie in den USA. Hatte das auch Gründe oder wollten Sie einfach musikalisch, denn Ihr Fach ist Musik. Jetzt erklären Sie, Sie sind jetzt hier an der Sarasota Oper in Sarasota, Florida und wir sind im Jahr 2022, sollten wir das, wenn wir alt und grau sind, noch einmal anhören. Und jetzt sind Sie noch ein recht junger Mann, aber schon mit Familie. So ist es und ich bin Orchesterdirigent und Pianist. Auch Komponist und Sänger, aber das weniger betont. Also führend war immer eigentlich Orchester dirigieren und Operndirigat. Pianistische Fähigkeiten hatte ich auch in dem Maß, dass ich jetzt, wenn ich möchte, auch Konzerte geben kann als Solist und das sehr gerne tue. Nur nicht das ganze Jahr lang. Ich dirigiere viel, viel eher. Und lyrischer Tenor sind Sie nur auch gewesen oder noch? Ja. Also Sie könnten also den ganzen Abend bestreiten, wie ich. Jetzt nicht im Scherz, ich habe jetzt in Nürnberg in der Weihnachtszeit noch, als überhaupt Konzerte geben eine Zumutung war, habe ich zum Beispiel Schuberts Winterreise vorgetragen und selber eine Soloaufführung gemacht, gespielt, gesungen, auswendig den ganzen Abend. Das hat bisher noch niemand in der Form gemacht und deswegen fand ich es auch sehr interessant, weil ich viele Ideen natürlich als Dirigent hatte über das Stück und im Laufe vieler Jahre jetzt dachte, oh, ich könnte den Sänger finden oder die Sängerin, die Person, mit der ich das mache, oder ich mache es selber. Und für so ein Repertoire habe ich eine geeignete Stimme. Jetzt für großes Opernrepertoire habe ich da nicht die Erfahrung oder den Lebenslauf oder auch das Interesse. Ich bin viel eher als Dirigent interessiert. Aber Sie sind noch sehr jung, also man muss sich dann irgendwann entscheiden, aber ich sehe bei Ihrer Ausbildung überall Doppelstudien, also immer auf zwei, also entweder Theorie und Praxis oder Stimme und Klavier oder dann gibt es noch Kollaboration, also was ist das als Studium? Das hat mich schon sehr interessiert, ja. Ja, das ist Chorrepetition und Klavierbegleitung in einem Fach zusammengefasst, aber so, dass man eben nicht der Pianist ist, der versehentlich halt den Sänger begleitet, sondern dass man auf gleichem Niveau diese schwierige Aufgabe wirklich wahrzunehmen weiß. Und da gibt es nur ein paar Studiengänge im Land, die das machen. Und ich hatte das Glück, ich war in Los Angeles, weil das einzige Programm war in dem Jahr, wo man in den USA gleich vom Anfang an Orchester dirigieren studieren konnte. Aha. In Welches Jahr war das? Wann haben Sie begonnen? Ich begann in 2009, mein Bachelor. Und damals war mir schon klar, wenn es mit Musik was werden soll, dann wird es als Orchesterdirigent sein. Ich hatte nicht das Interesse, Musiklehrer zu werden oder irgend sowas. Ich wusste das oder gar nichts und dachte, okay, wir nehmen es jetzt so ein bisschen, wie die Amerikaner sagen, als ein Gap Year, also ein Versuchsjahr, irgendwas auszuprobieren. Und wenn es nicht gelingt und die Chancen nicht da sind, dann wechsle ich auf Maschinenbau oder etwas anderes, was mich interessiert. Maschinenbau interessiert Sie auch. Ja, damals war es entweder Orchesterdirigieren oder Maschinenbau oder Philosophie, weil ich mir dachte, also ich hatte in allen drei Bereichen sehr viel Interesse und wusste, dass in jedem dieser Fächer wird man nur gut, wenn man früh genug anfängt. Jedenfalls in den meisten Fällen. Es ist sehr selten, dass jemand mit 25 sagt, ich werde Ingenieur und das wirklich dann auch auf hohem Niveau durchziehen kann, weil es muss so viel Arbeit geschehen, bevor man überhaupt weiß, worum es geht. Und sind Sie ein einziges Kind, einzelnes Kind? Nein, ich habe zwei ältere Geschwister. Aha. Und sind die also auch eins von diesen fantastischen Berufen oder ich will sie nicht vergleichen, aber das scheint mir doch, dass sie schon sehr früh ihre Recherchen getrieben haben, wie ich wohin will. Ja, ich war da etwas eigen. Meine Schwester ist im Finanzbereich, lebt in Boston und mein Bruder ist freiberuflicher Berater, der ehemalig bei McKinsey war und jetzt freiberuflich seit vielen Jahren unterwegs ist und der ist in München. Wahnsinn. Also Ihre Familie ist dann weiterhin verteilt zwischen Deutschland und Amerika. So ist es. Ja, dadurch. Und Ihre Familie, die Sie jetzt nun gegründet haben, ist das nun eine deutsche oder ist das jetzt wieder eine amerikanische Familie? Eine sehr gute Frage. Meine Frau ist ähnlich wie ich, halb-halb. Die ist taiwanesisch-amerikanisch, in Los Angeles geboren und aufgewachsen, aber genauso wie ich zu Hause ihre andere Sprache sprechend. Also bei uns im Haus war immer die Regel, wer nicht Deutsch spricht, bekommt kein Abendessen. Oh. Und erstaunlicherweise konnten wir Deutsch und haben Abend gegessen. Also wie jedes Kind haben wir... Sie sehen nicht unterernährt aus. Und bei ihr war es ähnlich. Da war zu Hause traditionelles Mandarin, Chinesisch, was gesprochen wurde. Und deswegen haben wir das gemeinsam, trotz den anderen Kulturen, die außerhalb der amerikanischen sozusagen sich schon... Die sind schon anders, aber wir haben das gemeinsam als Identität, haben uns vor vielen Jahren in Los Angeles schon verliebt und sind jetzt seit 2014 in Deutschland. Aha, und also leben dann jetzt in Deutschland mehr als in USA. Genau, ich bin nach meinem Grundstudium zum Aufbaustudium nach Nürnberg gezogen, wegen der Musikhochschule. Die Stadt kannte ich gar nicht, aber ich mochte den Lehrer dort. Und in der Musik ist das so, wenn man das Glück hatte, ein gutes Grundstudium zu haben, dann kann man sich aussuchen, welchen Lehrer man für das Master haben möchte, wo man dann auch wirklich seine künstlerische Persönlichkeit weiterentwickelt. Und der Lehrer in Nürnberg ist ein wunderbarer Kapellmeister und das war genau das Richtige für mich. Also den sollten wir nennen. Sehr gerne, Guido Johannes Rumstadt. Auch ein sehr deutscher Name und wunderbarer Musiker, der wirklich alles, also auf Deutsch sagt man so ein alter Hase, also der kennt alles und der wirklich, also unglaublich war, aber zugleich nicht diktatorisch. Er hatte genau das Technische, was man wissen wollte, aber wollte mich nicht zwingen zu dirigieren wie er selber, weil er selber noch weiterhin aktiv ist und das nicht braucht. Und das fand ich toll. Zudem hat das deutsche Kapellmeistersystem eine lange, lange Tradition für junge Dirigenten mit den ganzen Staatstheatern. Und also das ist ja eine Fundgrube für uns als Musiker dort. Und die Dichte an Kultur und Arbeitsangelegenheiten haben mich, ich wusste von Anfang an, dass ich irgendwann nach Deutschland ziehen würde, um das wenigstens für ein paar Jahre zu erleben. Und bleiben jetzt, sind in Nürnberg weiterhin oder nicht? Nein. Ich habe in 2016 das Studium abgeschlossen. In Nürnberg und am selben Tag kam der Brief von der Hochschule mit einem Lehrauftrag. Damit war schon ein halber Grund, dort zu bleiben. Und dann war ich in der Zeit so aktiv als Gastdirigent und Assistent, dass ich ungefähr 20 Wochen im Jahr unterwegs war. Dementsprechend war es nicht so wichtig, wo ich hin zog, als dass die Stadt einen vernünftigen Flughafenanschluss hatte. Und dass sie mir gefiel. Und Nürnberg war wirklich wunderschön. Ich habe mich sehr in die Stadt verliebt. Meine Frau und ich haben dort in 2017 auch geheiratet, in der St. Sebald-Kirche und schön. Im Germanischen Nationalmuseum gefeiert. Also es ist wirklich ein Teil von unserem Leben jetzt. Vielleicht werden wir in den nächsten Jahren wegziehen müssen, wenn ich mit einem großen Orchester irgendwo anders beginne zu arbeiten. Aber es war für uns seitdem jetzt eine wunderbare Heimat. Schön. Was ich toll finde an Nürnberg ist, dass man ins Theater geht oder in die Oper und dann um die Ecke im Biergarten sitzen all die Leute aus der Oper. Ja, das erwartet man eigentlich gar nicht. Also man setzt sich zu jemandem dazu und denkt, was kommt jetzt an Gespräch? Und dann heißt es, ja, Wagner war sehr schön eben. Oder ja, und dann ist man also platt eigentlich, weil es dieses Volkstümliche so sehr verbunden ist mit der Kultur, die halt auch diese andere Tradition hat. Ja, das Bier gehört dazu. Ja, das Bier gehört auf Deutsch. Ja, ist auch, das auf Englisch sagt man understated, so ein bisschen. Also, ja, eigentlich die Bayern, also Ja, Franken und Bayern, beides, ja. Ich finde, Nürnberg hat sehr viel davon. Das ist, man denkt so, oh, das ist eine kleine Stadt, aber dann geht man ins Germanische Nationalmuseum und es ist wie ein halbes Louvre, was da ist. Ja. Es ist unglaublich, was für eine Dichte an Kultur und auch, man guckt sich einfach die Namen der Firmen, die in Nürnberg einen Sitz hat, an. Es sind keine kleinen Firmen. Wahnsinnig viel Wirtschaft und Kultur und Interesse und ja, es fühlt sich sehr schön an, dort zu leben. Und es war ja auch eine sehr hochtechnisierte Stadt, die man aber so ein bisschen eher ins Alte geführt hat durch Fotos und durch das Marketing eigentlich in den 20er, 30er Jahren. Ja? Da wurde also Nürnberg zu einem Krall des Germanentums, was es überhaupt nie war und weiterhin wahrscheinlich auch nicht ist, denn es ist eine Stadt mit sehr viel Industrie auch gewesen, schon früher. Das vergessen viele Leute, wenn sie dieses Quaint und dieses entzückende Städtchen mit Stadtmauer sehen. Es hat sehr, sehr viel. Da haben Sie recht. Ich bin also oft in Nürnberg, also zu Besuch aber nur. Aber es ist fantastisch und ja, also wie gesagt, das ist natürlich für Sie ein toller Standort. Und jetzt sind Sie in Sarasota begleitend während der Musiktage sozusagen, also während der Saison, die ja hier wesentlich kürzer ist als in Europa. Da gibt es eben einem Oper im Herbst und dann das Winteropernfest mit 4 Opern. Mehr als alle anderen Opern an der Westküste in Florida, ganz bestimmt. Mhm. Aber das ist für Sie natürlich auch wieder interessant. Ich habe aber irgendwas von Tübingen gehört. Stimmt das oder waren Sie noch nie in Tübingen? Nein, das war vielleicht ein Fehler. Jemandem hat das gedacht. Also Nürnberg. Und jetzt Sarasota. Wetter ist schön, gell? Ja, man kann schon den Sonnenschein dem deutschen Winter vorziehen. Also meine Frau braucht, wenn sie rausgeht mit den Kindern, nicht 20 Minuten, um sie zu bekleiden. Das ist natürlich schön. Und die sprechen 3 Sprachen, oder was machen die? Die Kinder, wir reden mit unseren Kindern reden wir auf Deutsch und auf Chinesisch im Augenblick. Aber meine Frau und ich sprechen untereinander Englisch hauptsächlich. Von dem her. Ja, der ältere Sohn ist zum Beispiel 3, der kann perfekt Mandarin und perfekt Deutsch und mit Englisch versucht er sich jetzt und man merkt, dass es rein sickert und das wird er sowieso lernen, da haben wir null Sorgen und auch in der Schule wird das ja durchgenommen. Mhm. Also Sie haben kein Mandarin jetzt noch zu Ihrem Repertoire genommen, Sie selber? Doch, ich weiß mich zu verteidigen wenigstens. Schön, schön. Ich habe gerade mit einer Sängerin gesprochen, Holly Flack, die nach China gegangen ist, um in Shows aufzutreten. Und sie singt, sie ist Sopran, sie hat die höchste Note im Lincoln Center jemals gesungen. Sie singt eine Oktave höher als das hohe C. Und das ist erstaunlich, ja. Sie hat gerade hier Semele gesungen in Händels Oper, die ich noch nie gesehen hatte. Sehr schön. Aber sie hat also einen chinesischen Sänger an der Met, kennt sie, und der hat sie also nach China geholt, um dort auch zu singen. Und sie sagt, das Singen einer Sprache ist einfacher als das Lernen der einzelnen tonalen Unterschiede im Mandarin. Also sie lernt zwar auch Chinesisch, aber sie sagt, Singen ist einfacher, weil sie genau weiß, welche Tonhöhe sie dann für welches Wort verwenden muss. Und das sind ja auch so interessante Sachen. Ist Ihre Frau auch musikalisch? Ja, meine Frau Tiffany ist eine Pianistin, also vom Studium her, hat auch in Augsburg noch einen Master gemacht am Leopold-Mozart-Zentrum und ja. Schön, dann sind Sie also weiterhin mit Musik unterwegs, dann werden die Kinder das sicher auch noch, es sei denn, Sie wollen wie Großvater Ingenieur werden, das könnte ja sein, Sie haben ja da alle Möglichkeiten. Jetzt erzählen Sie mir was zu Ihrer Arbeit in Sarasota, denn dafür wollen wir ja eigentlich uns auch unterhalten zum Teil. Sehr gerne. Ja. Also ich bin in dieser Spielzeit hier an der Oper engagiert als, auf Deutsch würde man sagen, sowas wie Studienleiter, also Music Director of Studio Artists ist der Name. Die Oper hat ein Opernstudio, beziehungsweise sogar das in 2 geteilt wird, wo die jüngeren Sänger sind, das sind die Associate Artists, Young Associates, und dann gibt es die Studio Artists, das sind die Studiosänger, die sind dann schon die 2. Generation oder erfahrenere Sänger, die reingekommen sind für dieses Programm. Das sind die Sänger, die singen kleinere Rollen in den Opern und sind auch als Ersatz gedacht für die großen Rollen. Also wenn jemand ausfällt, dann springen die ein. Was natürlich in diesem Jahr ein besonders heiteres Thema ist. Die sind sehr, sehr gut vorbereitet, weil man weiß, mit Coronavirus kann das jederzeit geschehen. Und ist meine Aufgabe, die zu betreuen. Also alle für, ich bin bei allen 4 Opernproduktionen, die gerade laufen, beteiligt in der Funktion. Und da müssen wir sagen, dieses Jahr sind die Opern Tosca, Fille du Regiment und Attila und Perlenfischer. Ja. Ja. Entschuldigung. Ja, ist ein wunderbares Repertoire, sehr schöne Musik und gefällt mir sehr an der Arbeit, dass ich in einem Tag diese ganzen Werke berühren darf und auch am Klavier als Korrepetitor auch anspielen darf und solche Sachen. Auch als Assistent bin ich hier in dieser Spielzeit spezifisch für Fille du Regiment. Also da bin ich der Dirigent, der einspringt, wenn irgendwas passiert und habe auch in einigen von den Proben dann auch in leitender Funktion mitgewirkt. Und es ist fantastisch, ich habe es gerade gesehen, hat viel Spaß gemacht, muss auch Spaß machen, denke ich auch mal, so von dem, was Sie da auf der Bühne vollführen. Aber ich finde fast die französischen Worte lustiger als das, was da auf der Tafel da erscheint. Also manche Übersetzungen, da fehlt dann der Charme und der Esprit, der in der Sprache doch mit eingebunden ist. Dabei war Donizetti, glaube ich, in vielen Sprachen unterwegs und interessanterweise, ich meine, er hat das nicht geschrieben, aber zumindest diese Vertonung und all das zusammenbringen, ich denke auch so ein bisschen an Karneval und an Uniformen und das ist jetzt die Jahreszeit und ich denke auch so ein bisschen, dass er zum Schluss dann doch nicht den Deutschen heiratet, dass da irgendwo auch noch ein bisschen Politik im Spiel war zu der Zeit. Sagt Ihnen das was? Wird das besprochen, oder? Ja, ja, also die Politik von Meyrand, da ist in den originellen Dialogen auch noch viel mehr drin. Also diese ganzen napoleonischen Kriege, Tirol und das Ganze, wird das jetzt Teil von Bayern oder Teil von Frankreich und das hin und her. Also da haben sie sehr viel damit gespielt. Dann auch der ganze Klassenkampf wird widerspiegelt in dem Stück. Also die Armen und die Reichen und die Noblesse und so. Naja, und uneheliche Kinder auch noch. Also das ist halt alles mit drin. Findlinge. Die werden irgendwie immer gefunden, die Kinder. Also es ist erstaunlich, dass sie nicht gemacht werden, irgendwie nur gefunden. So ist es. Und wie Sie auch sagten, also bei den Übertiteln ist da immer ein Gleichgewichtsspiel. Wenn man jedes Wort übersetzt, dann gucken die Leute nur hoch und merken nicht, was alles Lustiges auf der Bühne beginnt. Also manches muss man ein bisschen reduzieren. Aber die Sänger sind zum Glück des Französischen sehr mächtig und das funktioniert dann auch sehr schön, wenn die miteinander da. Ist das jetzt Ihre erste Rolle als in dieser Weise? Sind Sie ein Multitalent? Und Sie einzukaufen ist ja wunderbar. Sie machen alles. Das sind 3, 4, 5 Positionen, die Sie da gerade innehaben, denke ich mal. Auch der Repetitor. Also das sind, dass Sie gerade mal eben da und mal da. Ja, es gehört sehr viel dazu. Also normalerweise, wenn ein Pianist hier einsteigen würde beim ersten Mal, wäre der für nur eine Produktion engagiert, weil man sich bei jemandem, der jünger ist, jetzt nicht darauf verlassen kann, dass der mehr als eine Oper gleichzeitig wirklich drauf hat. Und zudem bin ich zuständig für die ganzen Outreach-Konzerte. Die Studiosänger haben so im Durchschnitt 1 bis 2 Mal die Woche ein Konzert, was sie geben, wo sie für verschiedene Gesellschaftskreise oder verschiedene Publikumsgruppen auftreten. Manchmal ist es 1/2 Stunde, manchmal sind es 1,5 Stunden Programm mit Moderation, die ich leite, wo man eben auch über Sarasota Opera redet und das Repertoire teilt und auch Sachen aufführt, die jetzt nicht in der Spielzeit sind. Also, weil es gibt hier so viel wunderbares Repertoire, man kann das nicht alles in einer Spielzeit unterbringen und da setzen wir uns dann dafür ein. Und das ist ein bisschen anders wie in Europa. In Europa braucht man, glaube ich, diese ganzen privaten Sponsoren nicht so sehr zu unterhalten wie in USA. Und das ist, sind Sie mit dem System groß geworden oder ist das etwas, was man doch auch lernen muss, dass in USA sehr viel mehr private Sponsoren betreut werden und auch musikalisch dann auch ein musikalisches Dankeschön kommen muss? Denn darum geht es ja eigentlich hier, nicht bei diesen kleinen Konzerten. Ja, und tatsächlich hat es Vor- und Nachteile. Die Kulturlandschaft ist so anders, weil hier wenn man jetzt übertreibt, gar nicht zum Start kommt und alles aus Privatquellen oder Firmensponsoren. Und in Deutschland ist es fast das Gegenteil. Natürlich, auf beiden Seiten gibt es beides, aber in Deutschland jetzt, wenn ein Regisseur an der Oper eine Entscheidung trifft, wie man oft in Deutschland auf deutschen Bühnen sieht, ist ihm das Publikum nicht ein wesentlicher Teil seiner künstlerischen Überlegungen, weil Karteneinkünfte sind höchstens 20% des Budgets an einem deutschen Staatstheater. So 20-30%, mehr nicht, auch bei den bestverkauften Opern. Und das ist natürlich, erklärt viele von den deutschen, also Mise-en-Scène und den Entscheidungen, die da stattfinden, weil die Künstler eben vielleicht würde ich sagen, zu frei sind in der Hinsicht. Während hier hat man viel oft klassischere Produktionen, traditionelle Sachen zu sehen, weil es soll dem Publikum gefallen, es soll gleich verständlich sein. Man kann jetzt nicht riskieren, dass Leute nach Hause gehen und keine Ahnung haben, was der Regisseur da gesucht hat. Und jedes hat seine Vor- und Nachteile. Ich freue mich, dass ich in beiden Systemen arbeiten kann und weder hier noch da wirklich frustriert werden muss, weil ich auch vom Charakter her da eigentlich lieber mit Leuten arbeite, die interessante Dinge machen, als Leute, die nur kontroversiell sein wollen. Was eher in Europa passiert, dass man jetzt die Leute ein bisschen schockieren möchte. Ja. Also traditionell steht immer irgendeiner auf der Bühne, der sich auszieht. Und das wäre hier relativ unmöglich. Also genau. Das sind also auch die, man muss auch die Kultur dann verstehen. Und das hatte ich ja vorhin gesagt, es sind wirklich zwei verschiedene Kulturen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Jetzt, wie geht Ihr Weg weiter? Ist der Weg über USA, ist das jetzt eine Sache, die sich wiederholen kann? Oder ist es pro Saison? Oder wie läuft das für Sie persönlich? Sie unterrichten in Deutschland, ja? Sie unterrichten in Nürnberg? Sie haben einen Lehrauftrag dort, oder? Also ich habe einen Lehrauftrag an der Hochschule, wo ich regelmäßig mit den Opernproduktionen assoziiert bin, also wenn eine Einstudierung ist oder sowas, aber das sind normalerweise wenige Wochen im Jahr, die ich intensiv dort arbeite. Ich bin nicht ein Dozent, der jede Woche da ist, weil ich zu viel reise in der Regel. Jetzt vor Coronavirus war es natürlich viel mehr, jetzt kommt das wieder. Die letzten zwei Jahre waren etwas anders für alle. Aber ich bin, das ist ein Teil der Arbeit, die ich mache. Dann habe ich in Regensburg ein Orchester, das Kammerorchester Regensburg, ist eins der wenigen nicht-staatlichen Profi-Orchester in Deutschland, das jetzt auch zum Glück erfolgreich die Pandemie überlebt hat. Schön. Und mit denen gebe ich dann ziemlich regelmäßig Konzerte. Und dann bin ich als Assistent unterwegs bei großen Orchestern und großen Theatern. Das ist weltweit, je nachdem, wo eine Gelegenheit ist und wo das interessant ist. Das ist typisch für einen jungen Dirigenten. Man kommt bei diesen großen Orchestern ja selten gleich ans Steuer und man muss auch die Erfahrung sammeln und die Kontakte aufbauen und verstehen, wie das funktioniert. Und mit dieser Oper ist es dann auch pro Saison, wenn man mit so einer kleineren Oper arbeitet, nehme ich an. Richtig. Ja, ja. Und waren Sie schon in anderen Teilen der USA auch in so einer Rolle wie jetzt? Dieses ist jetzt mein zweites Engagement dieser Art in den USA. Letzten Sommer war ich in Chicago an der Chicago Summer Opera. Das ist eine Oper, die hauptsächlich mit jungen Sängern arbeitet, sowas wie eine Opernakademie, aber auch festspielmäßig. Da habe ich eine Produktion von Don Giovanni geleitet und eine von Händels Alcina. Also das war ein sehr, sehr interessanter Sommer, wo ich auch mit Barockmusik mich beschäftigen konnte, was ich sehr schätze. Und natürlich Don Giovanni ist ein Meisterwerk. Ja, das ist frühe Oper ist eigentlich, die holt man seltener aus. Also ich habe sie in Paris erlebt mit Popeye und ich habe Sire, König von Persien, gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Oper kennen. Das ist das war ein Countertenor aus Wien. Cencic heißt er. Und er macht eigene Produktionen als Countertenor. Macht er sich, wie Sie sagen, manchmal, wenn man die Möglichkeit hat, dann hat er zu den Maifestspielen Wiesbaden gebracht. Also das habe ich mir gleich zweimal angeschaut, weil so etwas, das wird wahrscheinlich nicht wiederkommen, das weiß man nicht. Ja, das war eine Hasse-Oper. Hasse kennen wenige, ja. Leider. Das alte Repertoire, da ist so viel, was verloren geht und nicht aus Qualitätsgründen, sondern einfach aus historischen Gründen. Der Geschmack verändert sich und eine Generation später kommt er zurück, aber dann hat man die Namen vergessen oder so. Also die Entwicklung in der Geschichte sehr ungerecht, würde ich sagen. Ja, ja, aber ich denke, weil man einfach noch eine Tosca, ich meine, das ist alles wunderbar, aber vielleicht schön auch Sarasota, die immer so eine Oper normalerweise, also in den Jahren vorher, immer mal etwas ganz anderes gebracht hat dazu. Und das machen eben jetzt die aufsteigenden Opern auch, was ich ganz, ganz toll finde. Ja. Auch etwas, wo ich, als ich hier das Interview hatte, per Zoom natürlich, wegen Corona-Maßnahmen, sollte der Musikdirektor von der Sarasota Opera, Victor Delenzi, sollte mich eigentlich interviewen. Und wir haben prompt 1,5 Stunden über Librettisten und vergessenes Repertoire und Opern und Pacini und Meyerbeer und andere wunderbare Aubert und andere, also wunderbare Stücke gesprochen und völlig vergessen, ein Interview zu führen. Und mussten dann noch einen Anruf planen für den Tag. Weil er das hat doch schon gereicht. Also ich meine, natürlich muss er ganz bestimmte Fragen stellen, aber ich glaube einfach, wenn man untereinander im gleichen Fach ist, dann wird das Gespräch weggerissen in eine andere Richtung. Dann auf einmal, Sie und ich haben ja auch nicht unbedingt mit Countertenoren jetzt ein ganzes Gespräch geführt, aber es kommt jetzt mal wieder so etwas hoch und dann interessiert es einen, weil es eben was Neues ist. Vielleicht ist in 2 Jahren was ganz anderes neu. Aber ganz, ganz neue Opern, haben Sie damit irgendwelche Erfahrungen gemacht? Werden Opern in Deutschland im Moment geschrieben? Ich bin Komponist und arbeite gerade an einer Oper. Aha. Die Frage ist natürlich gefährlich. Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, welches Sujet? Ich will Ihnen nicht vorgreifen, denn ich weiß, wenn ich eine Doktorarbeit schreibe, dann bin ich sequestered. Dann bleibe ich allen entfernt, weil ich Angst habe, da könnte jemand auch das gleiche Fach oder das gleiche entdecken, was ich da entdeckt habe. Das ist ganz schlimm. Das behütet man als Geheimnis. Das ist in Ordnung. Aber was interessiert Sie an zeitgenössischem, das kann man auch allgemein halten. Wie weit wollen Sie da mir antworten? Also ich glaube, wir werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren vielleicht schöne Werke wieder erleben dürfen. Das letzte Jahrhundert war künstlerisch in allen Richtungen, glaube ich, geprägt durch die Wunden der Weltkriege. Vor allem das kategorische Abschaffen der Schönheit in der Kunst. Erstmal, dass das, was offensichtlich schön oder verlockend oder einfach oder verständlich war, durfte nicht sein. Es musste alles komplex und düster und schwierig und eben wie die Weltkriege und die Realität chaotisch und neurotisch und diese ganzen verschiedenen Richtungen. Es gab eine unglaubliche Reiche an Sachen, die versucht wurden. Und vor allem das Experimentelle war ja unglaublich im letzten Jahrhundert, was da verschiedene Künstler in jeder Disziplinrichtung geleistet haben. Aber man hat nicht wirklich gesehen, dass sich ein neuer Stil herausgearbeitet hat, der auf lange Sicht tragbar ist, weil so viel eben gegen das Publikum ging. Wir haben jetzt keinen Mozart gehabt im letzten Jahrhundert. Das ist völlig, da ist sich jeder einig, glaube ich. Wir hatten unglaubliche Komponisten, ich meine Henze oder Stockhausen oder andere. Also da gibt es in jeder Tradition und jedem Land tolle Leute. Ich bin großer Fan von Dutilleux und von anderen, also Leuten, wo es sehr kompliziert ist, die Werke überhaupt aufzuführen. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es einen neuen Verdi gab. Diese Leute gab es im Pop-Bereich eindeutig. Da gab es die Beatles und da gab es die Rolling Stones, die gibt es Freddie Mercury und die Rolling Stones. Es gab alles. Also da gab es wirklich große Sachen und da gibt es auch jetzt noch tolle Entwicklungen. Im Klassikbereich und in den klassischen Künsten war ein bisschen der Kampf auch mit der Technologie. Also gehen wir mit der Technologie oder nicht? Also spiele ich noch auf einer Geige oder spiele ich jetzt auf einem Synthesizer? Das ist natürlich eine Diskussion und nach wie vor, ich glaube, man kann sich noch behaupten, Klassik muss sich irgendwann neu definieren als nicht Klassik, sondern akustische Musik, weil das, was wir wirklich verkaufen, ist nicht, dass es tote Musik ist, sondern dass es hautnah und echt ist, dass man nicht mit einem Mikrofon arbeitet, dass es wirklich nur ein Mensch ist, der diesen Klang produziert. Das ist, und sobald man sich dafür entscheidet, ist es wie Live-Theater, das wird nie aussterben. Es wird immer wieder die Möglichkeit geben, interessante Dinge dafür zu produzieren, und der Brunnen ist nie wirklich erschöpft. Also und thematisch, Ihre eigene Interesse, geht das in das 20. Jahrhundert von der Thematik her, oder geht es in was jetzt passiert und ist? Das ist also quasi das Resultat dessen. Ja, also librettmäßig, wenn ich jetzt an der Oper arbeite, ich habe jetzt ein Librett auf dem Tisch liegen für das nächste Projekt, das ist ziemlich, das ist ein zeitgenössisches Thema. Also richtig alles wie von heute und völlig relevant und gesellschaftsnah. Die erste Oper, die ich komponiere, interessanterweise, geht noch weiter zurück, also vor den Weltkriegen deutlich, Romeo und Julia. Weil ich dieses Stück so oft gesehen habe als Kind und als Teenager in Washington gibt es ein wunderbares Shakespeare-Theater. Da war ich so oft und auch bei anderen Theatern habe ich dieses Stück so oft gekannt. Und ich kenne keine Oper, die wirklich für mich das Stück zeigt, so wie es ist. Es gibt unglaubliche Versionen von Romeo und Julia und ich kenne die natürlich sehr gut als Dirigent. Aber ich dachte immer noch, ich habe eigene Sachen, die ich sagen möchte über das Stück und Teile des Libretts, die ich behalten möchte, die andere Leute nicht beibehalten haben und eben eigene Meinungen und eigene Klänge, die in mir sind und raus wollen und dementsprechend arbeite ich daran. Kompositorisch habe ich den Luxus jetzt, dass ich, weil ich bereits eine Karriere als Dirigent habe, eigentlich komponieren kann, was ich möchte. Während professionelle Komponisten, man wird lachen, haben diesen Luxus nicht, weil die sehr davon abhängen, wie ihre Musik ankommt. Und in der Klassik heißt das, dass sie eine Nische betreuen, weil das ganze Sponsoring in der Klassik kommt ja von Gesellschaften und Fördervereinen und solchen Sachen. Und die sind alle profiliert auf eine bestimmte Stilrichtung. Also ein reiner Komponist heutzutage hat nicht den Luxus zu entscheiden, dass er anders komponiert nächste Woche. Selbst wenn er sehr begabt wäre und sehr gut. Also er würde ein großes Risiko eingehen. Und das ist für mich einer der Gründe, warum im Klassikbereich jetzt kompositorisch es schwierig ist, für Leute, die nur das machen. Aber nach wie vor findet die Kunst ihren Weg. Und ich glaube fest, dass auch die moderne Musik ein großer Teil der Zukunft sein wird. Und dann sind Sie Romantiker, sozusagen. Ich kann mir, ja? Ich bin vom Herzen aus schon Romantiker in der Hinsicht, dass ich in der Musik Sachen fühlen möchte, die kräftig sind und das für mich eine Sprache ist, die auf emotionaler Ebene viel mehr ausdrückt, als Worte können und viel schneller die Sachen ausdrückt, die kompliziert sind. Das heißt nicht, dass ich im romantischen Stil komponiere. Ich habe meinen eigenen Stil, der jetzt eben, der auch in vielen Hinsichten sehr modern ist, aber es geht darum, etwas vom inneren Gehör zu komponieren, nicht von irgendeiner Mathe-Lösung. Genau. Ja, dann dürfen wir gespannt sein. Das ist Work in Progress, das heißt, Sie haben da noch einige Zeit mit zu tun? Ja, also in den nächsten 4, 6 bis 8 Wochen erwarte ich, dass ich genug vom ersten Akt habe, um Sponsoring zu sichern für den Rest, weil da muss man, also das, genau, man macht, leistet eine bestimmte Menge der Arbeit, bevor man festlegt jetzt, okay, mit welchem Theater und wo und wann man wirklich den Rest dann macht. Wow. Ja, also das ist fantastisch. Ich kann Ihnen im visuellen Bereich sagen, wie Dinge laufen, aber die Musik, das fehlt uns. Und das haben Sie sehr schön gesagt. Und wenn man Ihre Webseite anschaut, und das ist Johannes mit ES am Ende und Lohner, LOHNER. Und ich habe vergessen, ist es dann com.com, glaube ich? .com, genau. .com, ja. Dann findet man Sie sehr viel und man findet auch sehr viele Aussprüche. Ist da einer von denen, von diesen Aussprüchen, die Sie da drauf haben auf Ihrer Seite, ein Lebensmotto? Wahrscheinlich der Spruch von Franz Liszt. Wie ist es nochmal? Jetzt muss ich gucken. Franz Liszt, das ist, der hat mir sehr gut gefallen. Technique should create itself from spirit, not mechanics. Also das ist eigentlich der Anti-Ingenieur. Spruch, ja. Wenn Sie wollen, das ist eigentlich das Geistige und die Inspiration ist. Ne? Das, was wir mit unseren Händen tun, muss dem Sinn unseres Herzens folgen, wenn man es jetzt frei übersetzen dürfte. Also sozusagen alles, was technisch ist und was das eigentliche Weltliche betrifft, muss aus dem Inneren kommen und nicht andersrum. Hm. Also dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin. Und das Arbeiten mit diesen wunderbaren jungen Sängern ist also toll. Und der Opernchor ist immer der Beste in Sarasota, weil es alles diese einzelnen Solisten sind, die da alle mal zusammen singen. Und das finde ich, also das wissen die Leute, oh ja, das sind alles Opernsänger. Das ist also kein Chor in dem Sinne, sondern das sind wirklich die Menschen, die irgendwann mal einzeln auf der Bühne, die wir alle erleben werden und sie vielleicht dann auch in Nürnberg, wer weiß, wo die alle noch hinkommen und sie wiederfinden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, dass das viele Sachen berührt hat, die man noch mehr ausführen könnte und die andere sehr interessieren wird. Hat mich sehr gefreut und ja, ich bin glücklich, hier zu sein. Es ist eine wunderbare Angelegenheit. Ich lade natürlich alle ein, die Opern zu hören und selber persönlich zu erleben, weil es gibt nichts, was dieser eigenen Nähe im Augenblick nahe kommt. Ganz besonders. Und man sagt, man kann 4 Opern in 3 Tagen hören in Sarasota. Und das ist etwas, was sich manche nicht nehmen lassen, sondern die stoppen dann. Ich muss nach Südamerika, aber ich bin gerade mal hier und gehe in die Oper. Also das erlebe ich auch. Also das dürfen Sie wissen, dass da ein internationales Publikum also alles das, was Sie erarbeitet haben, rezipiert und auch ganz toll findet. Ja. So, wir sagen tschüss, ciao, auf Wiederhören, goodbye. Und von Dank. Ihnen auch, seien Sie nett zueinander, sagen wir immer. Am Mikrofon Susanne Nielsen und Johannes Löhner. Johannes Löhner. Tschüss, Dankeschön. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Heimat Abroad ist ein vierteljährliches bilinguales Magazin exklusiv für die deutschsprachige Community in den USA und informiert unter anderem über deutsche Kultur und Events, Lifestyle und Reisetipps, Interviews, Firmenspotlights sowie einem Expert-Ratgeber und Tipps zum Leben in den USA. Abonnieren Sie es unter www.heimatabroad.com für nur 12,95 € im Jahr. Language and Intercultural Training Services. Sprechen Sie Deutsch? German One-on-One Language and Intercultural Training Services offers a variety of services worldwide via Skype one-on-one. Would you like to improve your German, communicate in German, understand the culture, conduct business negotiations, travel in Europe, make new friends? German One-on-One offers you the following services: language training, assistance from native speakers and degreed college language instructors with many years of language teaching experience,